2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Während ich hinter Siegfried auf dem Rücken eines Pferdes saß und auf Berlin zuritt, ließ ich vor meinem inneren Auge die letzte Zeit nochmal Revue passieren. Ich hatte eine Green Card gewonnen und war im Begriff, in das Energieparadies Island auszuwandern. Zusammen mit dem Polizisten Siegfried ging in Frankfurt-Oder die Reise in einem Biodiesel los. Alles lief bestens, bis uns der Wagen geklaut wurde. Ach übrigens, Senja, ich habe mich erkundigt. Morgen früh fährt noch ein Bus nach Hamburg, du hast echt Glück. Du kriegst dein Schiff noch. In dem gestohlenen Wagen befand sich ein mikroelektronisches Steuerelement, das für die Energieversorgung Berlins unabdingbar war. Berlin war abgeriegelt. Halt! Stopp! Was um alles in der Welt wollt ihr in Berlin? Wisst ihr nicht, dass die Stadt komplett ohne Energie ist? An jeder Ausfallstraße befanden sich Kontrollposten, die jeden abwiesen, der aus Berlin flüchten wollte. Wir waren die einzigen seit Tagen, die in die Stadt hinein wollten. Wir müssen in die Stadt. Wir haben eine wichtige Verabredung. Seid ihr sicher? Seitdem das Kraftwerk ausgefallen ist, herrscht totales Chaos in der Stadt. Keine Ahnung, warum die das nicht schneller wieder hinkriegen. Wir wussten warum. Wegen uns. Weil wir uns wie Idioten benommen hatten. Aber wir waren fest entschlossen, dem Mistkerl Martin, der unseren Wagen gestohlen hatte, den Mikrochip wieder abzuknöpfen. Wir ritten durch die Straßen der Stadt. Es war bedrückend still. Mein Gott, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, das ist nicht Berlin. Die Stadt, die ich mir immer so schön vorgestellt hatte, war dunkel und kalt. In keinem Fenster brannte ein Licht. Und der Tiergarten war ein karges, ödes Feld. Nicht mal ein Baumstumpf war zu sehen. Immer wieder stießen wir auf lange Schlangen vor Lebensmittelausgabestellen. Die Nerven der Menschen waren bis zum Zerreißen gespannt. Ich habe Kinder, ich habe zwei Kinder. Was soll ich mit einem halben Brot anfangen? Das ist doch ein Witz. Ja, ja, wir haben einfach nicht mehr. Kommen Sie morgen wieder? Ich bin sicher, morgen kriegen wir wieder eine Lieferung. Das hieß es doch gestern schon und vorgestern. Plötzlich schleuderte einer der Wartenden einen Stein. Mit einem Mal geriet die Menschenmenge außer Kontrolle. Guck dir das an, wir müssen hier weg. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bürger, bitte, bewahren Sie Ruhe. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Siegfried und ich standen vor der Venusbar, einer Kneipe im Rotlichtmilieu, wo sich Martin mit seinem Hehler verabredet hatte. Senja, komm her. Hier ist ein guter Platz, von hier aus kann man die Straße gut überschauen. Wir versteckten uns in einem Hauseingang und wurden schon bald für unsere Geduld belohnt. Martin fuhr wenig später in aller Seelenruhe an den Prostituierten vorbei und parkte. Kaum war er aus dem Wagen, packte Siegfried ihn und zog ihn schnell in den Hauseingang. So, ich hab ihn, ich hab ihn. Ihr wahnsinnig, haut ab, hier, Mann, haut ab! Die Leute, mit denen ich verabredet bin, die schießen eine Witzfigur wie dich sofort über den Haufen. Pass auf, den Wagen kannst du behalten. Wir wollen nur den Koffer mit dem Steuerelement. Glaubt doch nicht, dass ich auf den Wagen scharfe, seid ihr bekloppt? Was? Du willst das Steuerelement verticken? Warum? Ich meine, was haben sie dir dafür versprochen? Was? Gefälschte Papiere? Ein Job und eine Wohnung im Ruhrgebiet? Ist es zu viel verlangt? Du riskierst den Tod von tausenden Menschen. Ihr habt gut reden. Ihr seid ja privilegiert. Auf euch wartet ja das süße Leben in eurer Energieenklave. Auf mich wartete noch etwas viel Besseres. Island. Der Traum aller Menschen in Festlandeuropa. Aber wieso hätte ich ihm das auf die Nase binden sollen? Sie werden dich ein Leben lang jagen. Du hast keine ruhige Minute mehr. Irgendwann werden sie dich finden. Das Risiko gehe ich ein. Ihr seid nicht besser als ich, also jetzt lass mich gefälligst durch. Er wollte nichts anderes als Siegfried und ich. Eine ruhige Kugel im Warmen schieben. Ich hatte die Lösung längst gefunden. Es fiel mir nur schwer, sie zu akzeptieren. Es gab nur diese eine Möglichkeit, den Koffer mit dem Steuerelement wiederzubekommen. Ich musste Martin meine Green Card überschreiben. Was? Du hast eine Green Card? Senja, das ist nicht dein Ernst. Entscheide dich. Entweder ein Leben lang auf der Flucht oder Islands heiße Term. Unnötig zu erwähnen, welche Wahl Martin traf. Er ging statt mir nach Island und hat sich dort nach allem, was man hörte, nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Dank des Steuerelements, das Siegfried und ich umgehend beim Kohlekraftwerk in Siemensstadt abgegeben haben, war Berlin schon wenige Stunden später wieder mit Energie versorgt. Aber für Siegfried war die Geschichte noch nicht ganz ausgestanden. Gegen den Hochstapler Siegfried Lachner ergeht im Namen des Volkes folgendes Urteil. Siegfried kam vor Gericht mit einem blauen Auge davon. Angesichts der Tatsache, dass er letztlich seine Mission erfüllt hatte, bekam er nur 2 Jahre auf Bewährung. Was sagst du, Senja? Hätte schlimmer kommen können, oder? Bewährung. Ich hoffe, du weißt, was das heißt. Ja, ist ja schon gut. Schweren Herzens kehrte ich wieder in meine Energieenklave Frankfurt-Oder zurück. Meine Laune hielt sich in Grenzen. Es sollte einige Zeit dauern, bis ich mich damit abgefunden hatte, dass mein Traum vom unbeschwerten Leben in Island geplatzt war. Lass den Kopf nicht hängen. Du hast ja jetzt mich. Naja, und so kam es dann auch. Siegfried und ich wurden schließlich ein Paar. Glücklicherweise war der Höhepunkt der Energiekrise, die die ganze Welt an den Rand des Abgrunds gebracht hatte, 2050 bereits überschritten. Die verfeindeten Kriegsparteien, die sich um die versiegenden Öl- und Gasressourcen jahrelang erbitterte Gefechte geliefert hatten, schlossen schon bald einen Friedensvertrag. Der Handel kam wieder in Gang. Weltweit setzten die Regierungen nun alles daran, den Energiebedarf mit regenerativen Energien zu decken und jede Energieverschwendung zu vermeiden. Es ging wieder aufwärts, langsam aber sicher. Alle hatten ihre Lektion gelernt. Senja, mach das Fenster zu oder dreh die Heizung ab. Weißt du eigentlich, was das kostet? Naja, fast alle. 2050 Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Regie Marion Navrat. Autor Eckhard Weiß. Mit den Stimmen von Katharina Quaschig, Cyril Berndt, Martin Clausen, Claudia Fritsche, Rudolf Krause, Uwe Nagel, Clemens Buchholdt, Ulrich Wolf, Gideon Lehmann, Frédéric Fourichon und Ralf Schmitz. Regieassistenz Anja Penner. Ton Helix Audiodesign. Fritz-Redaktion Annette Adamek. 2050 Leben ohne Öl ist eine Produktion der Raumstation Berlin. Im Auftrag von Fritz vom RBB.